Es spricht euer Diener, der Arzt Javier Palacios Celorio, Roe, Pastor der Gemeinde Gozo y Paz, Frieden und Freude in Tehuacán, Puebla, Mexiko. Ihr könnt gerne unsere Webseite unter www.gozoepaz.mx besuchen. Dort könnt ihr mehr Material wie Videos, Audios und Notizen finden. Meine Lieben, das Thema von heute heißt Das Wunder des Schabbats. Bitte, öffnet eure Bibel in Vayikra, Levitikus, Kapitel 25, Vers 1. Gottes Wort sagt, und der Herr sprach zu Mose auf dem Berge Sinai. Wenn man Berge Sinai hört oder liest, das bedeutet, dass Yahweh selbst mit Mose sprach. Mose bekam später andere Worte Yahwehs durch Offenbarung. In Vers 2 lesen wir, rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gegeben werde, so soll das Land dem Herrn einen Schabbat feiern. Baruch Hashem, Yahweh. Das bedeutet, dass Yahweh der Ruhetag, der Schabbat, gehört. Wir wissen, dass es verschiedene Schabbats gibt. Der Wochenschabbat, den wir heute feiern. Der Schabbat vom siebten Jahr und der Schabbat vom Jubel. Das ist das Jubeljahr, sozusagen. Bitte, merkt ihr, dass nicht einmal Yom Kippur, der heiligste Tag ist, hat die Ehre wie der Wochenschabbat. Ich wiederhole, nicht einmal Yom Kippur hat die Ehre, die der Wochenschabbat hat oder der siebten Jahres Schabbat hat. In der Ordnung kommt der Wochenschabbat zuerst. Viele Leute können zum Yom Kippur kommen, aber wenn sie nicht zum Wochenschabbat kommen, das ist für nicht gut. Also, jeder Schabbat erklärt, dass Yahshua Elohim ist, Gott, der Schöpfer und der Besitzer des Universums. Und die Tatsache ist, dass wenn wir hier sind, um den Schabbat zu feiern, erklären wir, dass Elohim, Yahweh, der Schöpfer und Herr vom ganzen Universum ist. Ich möchte, dass wir es verstehen. Erstens, wenn man zum Schabbat kommt, um Yahshua HaMashiach zu verehren, erklärt man, dass Yahshua der Schöpfer des Wunders ist. Deswegen sind wir hier in der Kehila. Ihr werdet nach und nach verstehen, warum Yahshua im Schabbat und vom Schabbat Wunder macht. Ich wiederhole, wir sind hier, da wir erklären, dass Yahweh Zebaoth der Schöpfer und Herr des Universums ist. Wir gehen zum Shemot, Exodo, Kapitel 20, Vers 9. Gelobt sei der Herr Yahshua HaMashiach. Gottes Wort sagt, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Schabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Also, es ist klar, dass wir 6 Tage arbeiten sollen und der siebte Tag gehört Yahweh. Wenn du oder ich diesem Tag den Schabbat stellen würden oder dass wir nicht zur Kehila kommen würden, um Yahweh zu ehren, dann wären wir Diebe und wir wären keine Yahwehs Kinder. Ganz einfach, es bringt nichts. Der Schabbat schützt die Ärmste der Gesellschaft, damit sie nicht von Arbeitgebern ausbeuten werden. Und die Reichsten der Gesellschaft werden auch beschützt, damit sie weder Tyrannen noch Ausbeuter werden. Das ist ein anderes Wunder. Hier im Shemot Exodo, Kapitel 20, Vers 10, sagt, aber am siebten Tag ist der Schabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Als wir sehen, Yahweh hat erlaubt, dass es Herren und Knechte gibt. Wir haben im Vers gelesen, auch nicht dein Knecht, deine Magd, deine Tochter, dein Sohn, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Also, das erste Wunder ist, dass wir erkennen, dass Yahweh, der Herr und Schöpfer vom ganzen Universum ist. Zweitens, Yahweh beschützt nicht nur die Armen, sondern auch die Reichen. Also, wenn ihr eure Knechte, Mägde, Vieh oder eure Kinder zwingt zu arbeiten und ihr sagt, dass ihr Bene Israel seid, ihr seid keine Bene Israel, ihr seid Tyrannen und Ausbeuter. Das ist eine schreckliche Sünde vor Jahwes Augen. Brüder, die Gebote im Allgemeinen dienen, um uns zu schützen und nicht uns zu belästigen. Wenn man nicht versteht, wer der Gott Israel ist, denkt man, dass die Gebote zu Belästigung werden. Man sagt, der Pastor sagte, dass ich das oder jenes machen soll. Es ist ärgerlich. Meine Lieben, diese Person hat noch nicht verstanden, dass die Gebote sind, die Person zu schützen und zu segnen. Sie ist sehr blind. Selbst das Gebot des Schabbats beschützt das Abbild Yahwehs als Schöpfer und Herr des Universums. Eine Sache ist, dass man Yahweh als Schöpfer und Herr des Universums erkennt. Und andere ist, dass Yahweh sich selbst beschützt, da er keinen Schutz von niemanden braucht. In dieser Zeit, in der die Wiederherstellung sich voll entwickelt, um der Herr zu ehren, möchte ich euch mitteilen, dass ich gestern einen Anruf aus Spanien bekam. Es sind neue Geschwister, die auch von der Tora lernen wollen. Dort haben schon andere Geschwister eine Kehila Gozo y Paz gegründet. Die neuen Geschwister haben schon angefangen, das Material von Internet runtergeladen. Auch hat man aus den Vereinigten Staaten angerufen. Sie wollen auch von der Tora lernen. Und am Montag werden wir ein Paket mit Material nach Bolivien schicken. Gelobt sei Adonai. Alles wird für die Herrlichkeit Yahwehs gemacht. Yahweh sagte, dass alles wiederhergestellt werden sollte. Man erkennt, dass der Schabbat ein Wunder ist. Wir kehren zum Thema zurück. Ich habe zuletzt gesagt, dass Elohim Yahwehs Abbild als Schöpfer und Herr des Universums beschützt wird. Das, was er sagte, erfüllt sich. Bewahre den Schabbat. Er hat den Schabbat und nicht den Sonntag gesegnet. Also, Yahweh beschützt seinen eigenen Namen. Wenn man diese Gebote ignoriert, schändet man Yahwehs Abbild. Es ist sehr wichtig, dass wir es nicht machen, da wir in der letzten Zeit leben. Wehe man, der sich nicht weltweit wiederherstellt. Es wäre besser gewesen, dass man nicht geboren wäre. Wie gesagt, der Schabbat zu ignorieren bedeutet, Yahwehs Abbild zu schänden. Wir sollen verstehen, dass er der Schöpfer und Herr des Universums ist. Wenn er sagt, dass unsere Mägde, unsere Knechte, unsere Vieh und so weiter nicht arbeiten sollten, alles, was er möchte, ist uns zu beschützen. Und alle, Arme und Reiche. Leider versteht man es nicht. Man will als Tyrann und Ausbeuter bleiben. Man will Geld weitermachen und keinen Tag für den Schöpfer des Universums opfern, nämlich den Schabbat. Man ist ausgeschlossen, dass Yahweh ihr Adon, ihr Gott ist. Was wir heute lernen, ist sehr ernst und gleichzeitig auch schön. Ich möchte sagen, dass der Schabbat kein Ritual ist. Wir sollten in keine Religiosität oder in eine Religion fallen. Das möchte Yahweh nicht. Ich wiederhole, der Schabbat ist kein Ritual. Gewiss, es gibt ein Sidur, eine Ordnung des Kults. Wir beten, wir sprechen, ein Gebet vor dem Waschen der Hände, wir spielen das Schofar, wir zünden die Kerze der Menorah, wir preisen Yahweh, die Gruppe tanzt, es wird gepredigt, wir beten, wir segnen unsere Kinder, wir beten für das Brot und für den Wein, zuletzt erfreuen uns alle vor Yahwehs Anwesenheit. Das ist die Ordnung. Es ist kein Ritual. Meine Lieben, sieht nicht den Schabbat wie ein Ritual. Es ist nicht so. Bitte, hört ihr gut zu. Die Personen, die Arbeitgeber, sind und können den Schabbat einhalten. Aber sie halten ihn noch nicht ein, wie Elohim es befällt. Wenn man die Arbeiter in Schabbat zwingt zu arbeiten, man ist genauso wie der Pharao. Ich wiederhole es, da es sehr wichtig ist. Wenn man seine Arbeiter im Schabbat zwingt zu arbeiten, ist man genau so wie der Pharao, der die Bene Israel zwingte zu arbeiten. Das hat einen großen Zusammenhang, weil nach der Bibel der Pharao der Drache ähnelt, der Hasatan ist. Der Herr tadelt ihn in den Beschem Gadol von Yahshua HaMashiach. Also, der Schabbat bedeutet mehr als kommen, tanzen, Brot essen und Wein trinken. Es ist viel mehr. Wir erklären, dass Yahweh der Herr und Schöpfer des Universums ist. Dass wir seine Kinder sind und unter seiner Autorität sind. Wir sind nicht unter Hasatans Autorität. Wir erklären, dass wir Yahwehs Wille machen und nicht Hasatans. Yahweh beschützt uns und wir beschützen uns, indem wir seine Gebote einhalten, damit man keine Tyrann wird, wie der Pharao war. Also, Yahweh ist auch der Herr unserer Knechte, Mägde und unserer Tiere. Die Geschwister von dieser Kehila, die Lasttiere haben, zum Beispiel Pferde, Esel, Schafe und so weiter. Yahweh ist der Besitzer eurer Tiere. Er ist der Besitzer. Also, wenn wir uns selbst Elohims Kinder nennen, das Mindeste, das wir machen können, ist Elohim gefallen. Unter viele Gebote ist der Schabbat einzuhalten. Und der Esel, die Kuh, die Schafe und so weiter gehören dir nicht. Sie sind Yahwehs Eigentum und Yahweh schickt einen Befehl und sagt, ruht euch aus. Und wenn jemand von uns Lasttiere hat und er seine Lasttiere zwingt zu arbeiten, verstoßt er ein höchstes Gebot, nämlich den Schabbat. Die Person sagt, Yahweh, diese Tiere gehören dir nicht. Es sind meine. Also, sie werden für mich arbeiten, wie es mir gefällt, und nicht, wie du es befällst. Aber wisst ihr, dass in absehbaren Tag der Richter des Universums kommen wird? Yahshua ist sein Name. Und er wird euch sagen, diese Tiere haben euch niemals gehört. Es sind meine. Sie gehören nur mir. Die Situation ist sehr ernst. Die Menschheit merkt es nicht, dass sie direkt zur Hölle geht. Also, ihr habt die Botschaft der Tora von Hashem Yahweh vom Yahshua bekommt. Ihr sollt die Gebote folgen und nicht, was ihr möchtet. Wir sollten nicht unsere eigenen Wege gehen. Also, durch den Schabbat erinnern wir uns an die Zeit, in der die Bene Israel nicht frei waren, um sich im Schabbat ausruhen zu dürfen. Die Juden waren nicht frei, den Schabbat einzuhalten, da ein Tyrann über sie herrschte. Der Tyrann war der Pharao. Er ist der Drache. Bitte, passt ihr gut auf. Der Einzige, der Interesse hat, dass die Tora übertretet wird, ist Hasatan. Joshua tadelt ihn. Er ist der Erste, der will, dass man die Gebote Jahwes nicht befolgt. Also, der Pharao machte Israels Kinder Sklaven. Ich möchte, dass ihr wisst, dass der Schabbat seit Adam und Evas Zeit eingehalten wurde. Das habe ich schon in der Parashot der Tora gelehrt. Der Schabbat ist ewig. Halleluja! Also, der Feind Hasatan ist der Erste, der dagegen ist, dass man den Schabbat einhält. Yahweh erlaubte, dass der Pharao existierte. Yahweh sagt, wenn eine Person Arbeitgeber ist und sie ihre Arbeiter im Schabbat zwingt zu arbeiten, sie ähnelt dem Pharao. Sie ähnelt Satan. Die Lage ist sehr ernst. Wer hat das verstanden? Also, wenn ihr Arbeitgeber seid und ihr eure Angestellten zwingt zu arbeiten, auch wenn sie Gottlose sind, tritt ihr ein Gebot über und ihr seid genauso wie Hasatan. Ihr werdet sagen, dass diese Predigt sehr heftig ist, sehr übertrieben. Leider, das ist eine Tatsache. Es ist einfach so. Ich selbst habe gottlose Angestellten, die nicht im Schabbat arbeiten. Habt ihr gehört? Ich habe gottlose Angestellten, die nicht im Schabbat arbeiten. Mir interessiert es nicht, ob sie an meinen Gott glauben oder nicht. Mein ewiger Gott sagt mir, dass sie sich ausruhen sollen. Halleluja! Halleluja! Ich wiederhole und wir gehen Punkt für Punkt. Wir erinnern uns an die Zeit, in der die Bene Israel nicht frei waren, um den Schabbat feiern zu dürfen. Hört ihr gut zu, meine Lieben. Wir können den Schabbat einhalten. Wir sind keine Sklave von einem Tyrann, nämlich von Pharao. Wir sind keine Sklave Satans. Wir haben die Wahrheit erkannt. Wir halten den Schabbat ein. Halleluja! Versteht ihr jetzt das Ausmaß dieses Themas? Wir erinnern uns auch an die Schöpfung Joshuas und dass er seinen Namen beschützt. Wir erinnern uns auch an die Befreiung und Joshuas Erlösung der Bene Israel, da sie unter Unterdrückung, unter dämonischer Sklaverei und unter Herrschaft von Pharao waren. Vorher haben wir den Schabbat nicht gekannt. Jetzt sind wir froh, den Schabbat einzuhalten. So bitte, wenn ihr Arbeitgeber seid, zwingt nicht, im Schabbat eure Angestellte zu arbeiten. Wenn ihr das machen würdet, wäret ihr genau wie der Pharao. Bitte, denkt nicht, wie viele Juden es machen. Ich sage es mit Liebe. Da wir wollen, dass Judas Haus sich rettet. Der Erste, der daran Interesse hat, ist Yahweh. Also, viele Juden sagen, ich habe eine Firma, eine Fabrik und so weiter. Und meine Angestellten sind Heiden. Sie sind gottlos. Sie müssen im Schabbat arbeiten und ich werde den Schabbat einhalten. Also, wie wird eine Person den Schabbat sehr gerne mögen, wenn man den Schabbat nicht frei bekommt? Wenn ein Jude, eine Jehudi, eine Firma oder eine Fabrik besitzt und er oder sie den Angestellten sagt, mein Gott, mein Elohim befiehlt, dass ihr sich an diesem Tag den Schabbat ausruht. Also, ihr bekommt diesen Tag frei. Die Leute würden den Schabbat sehr gern mögen. Versteht ihr? Leider ist es nicht so. Viele Juden sagen, dass der Schabbat nicht für die Heide ist. Aber wie werden sie den Schabbat sehr gerne mögen? Versteht ihr? Wir sehen, wie wunderbar der Schabbat ist. Etwas großartig. Wir gehen zum Vayikra, Levitikus, Kapitel 25, Verse 18 bis 21. Gottes Wort sagt: Darum tut nach meinen Satzungen und haltet meine Rechte, dass ihr danach tut, auf dass ihr im Lande sicher wohnen könnt. Denn aus Land soll euch seine Früchte geben, dass ihr genug zu essen habt und sicher darin. Und wenn ihr sagt, was sollen wir essen im siebten Jahr? Denn wenn wir nicht sehen, so sammeln wir auch kein Getreide ein. So will ich meinem Segen über euch im sechsten Jahr gebieten, dass er Getreide schaffen soll für 3 Jahre. Halleluja! Leider glaubt es das Volk nicht. Deswegen arbeitet ihr weiter. Ihr glaubt es nicht. Alle, Arbeitgeber, Unangestellte, belebt eure Glaube und der ewige Herr wird seine mächtige Hand bewegen. Falls du angestellt bist, wird dir Yahweh, eine Jehudi oder einen Bene Israel als Arbeitgeber geben, der oder die dir den Schabbat freigibt. Besser zu sagen, Yahweh wird dir den Schabbat geben, nicht die Jude, Yahweh, nicht der Israelit. Yahweh ist der Einzige, der dir den Schabbat durch die Bene Israel gibt. Halleluja! Meine Lieben, in den Versen, die wir vorher gelesen haben, Yahwehs Versprechen sind genauso wie in den Wochen Schabbat. In Exodo, Shemot, Kapitel 16 steht, am sechsten Tage sammelten sie doppelt so viel Brot. Das ist ein Wunder. Wenn jemand daran zweifelt, der zweifelt an der Herrlichkeit des Königs. Und das ist Gotteslästerung. Jede Sünde wird vergeben, außer die Gotteslästerung gegen den Ruach HaKodesh, den Heiligen Geist. Ich möchte, dass ihr wisst, dass Yahweh der Ruach HaKodesh, der Heilige Geist ist. Es gibt nur einen Gott und keine 3 Götter. Ein einziger Gott. Also, wenn wir an Yahweh zweifeln, zweifeln wir an den Ruach HaKodesh, an den Heiligen Geist. Yahweh ist unser Lieferant. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Meine Lieben, er ernährt die Bene Israel. Er ist der Mächtige. Also, wenn man im Schabbat arbeitet, glaubt man, dass Yahweh nicht in der Lage ist, uns zu ernähren. Wir vertrauen mehr auf unsere Hände, auf unsere Arbeit. Und wir glauben, dass unsere Hände und unsere Arbeit uns ernähren werden. Das ist Gottes Lästerung. Wir sollen glauben, dass Yahweh ist der Einzige, der uns ernährt. Und nicht unsere Arbeit oder unsere Hände. Meine Lieben, Yahweh ernährt uns. Also, warum ich heute über dieses Thema predige? Erstens, weil es Schabbat ist. Zweitens, weil das große Leid auf der Welt sehr nah ist. Und in dieser Zeit sollten wir unsere Emunach, unsere Glaube beleben und mit ihr täglich leben, da die Situation noch schlimmer wird. Ihr seid heute nicht hierher gekommen, damit ihr eine Depression bekommt, sondern dass ihr mit Freude tanzt und mit Freude nach Hause geht. Also, nach der Tora, nach der Tanach, nach der Bibel, geht die Ernte weiter. Ich meine nicht, dass sie sich selbst reproduziert, sondern dass die Ernte das Segen Yahwehs bekommt. Und nur dann geht sie 3 Jahre lang weiter. Das haben wir schon in der Bibel gelesen. So wie können wir nicht glauben, dass Yahweh uns jeden Schabbat nicht segnen wird und dass er uns doppelt Portion Brot vor dem Schabbat geben wird? Er wird es machen, damit wir zur Kehila ohne Sorge kommen, um ihm zu loben und zu ehren. Leider liebt man die Habgier, die Habsucht aller Art. Und deswegen hat man keinen Frieden, kein Shalom im Herz. Man will mehr und mehr haben. Das ist sein Gott und nicht Yahweh. In Vayikra, Levitikus, Kapitel 25, Vers 5, Gottes Wort sagt, was von selber nach deiner Ernte wächst, sollst du nicht ernten. Und die Trauben, die ohne deine Arbeit wachsen, sollst du nicht lesen. Ein Schabbatjahr des Landes soll es sein. Hier wird vom Schabbatjahr vom siebten Jahr geredet. Also, wenn die Ernte von selber wächst, natürlich mit Jahwes Segen. Das ist ein Wunder. Deswegen ist der Titel des Wunder des Schabbats. Wie gesagt, von selber wächst nicht, nur mit dem Brachot, mit dem Segen Jahwes. Halleluja! Das heißt, die Bene Israel sollten die Erde ausruhen lassen und die Erde wird weiter hervorbringen. Und 3 Jahre lang wurde ihnen an nichts Mangel. Leider haben sie es nicht geglaubt. Bitte, hört ihr gut zu. Ihr sollt es glauben, auch wenn wir in den letzten Tagen leben. Bald wird sich etwas auslösen. Das große Leid. Wir warten schon darauf. Aus diesem Leid wird der Antimaschiach, der Antichrist, rauskommen. Was wir machen müssen, ist Jahwes Altar hochheben. Belebt eure Glaube und es wird euch nichts mangeln. Nichts. Da Jahwe der Versorger seines Volkes ist. Amen. Wir sehen, dass die Erde Früchte ohne Mühe trägt. Wir sollten nicht vergessen, dass wir nur Gottes Diener und Verwalter seiner Schöpfung sind. Wir machen kein Geschäft, wenn wir die Predigt aufnehmen, sondern wir wollen damit Elohims Volk segnen. So man sieht, dass die Erde Früchte ohne jemands Arbeit trägt. Das ist ein Wunder. Es erinnert uns, dass wir nur Diener und Verwalter der Schöpfung Gottes sind. Man ist kein Besitzer dieses Planets. Dein Haus, mein Haus, gehören uns nicht. Diese Kehila gehört uns nicht. Baruch Hashem. Wir gehen zum Levitikus, Kapitel 25, Vers 6. Gottes Wort sagt, was das Land während seines Schabbats trägt, davon sollt ihr essen. Du und deine Knecht und deine Magd, deine Tagelöhner und dein Beisasse, die bei dir weilen. Yahweh wollte, dass die Bene Israel die Türe ihrer Besitz aufmachten, sozusagen, weil Yahweh der Besitzer ist. Also, sie sollten Türe aufmachen, so jeder in ein Schabbatjahr reingehen könnte, um sich mit den Produkten der Erde bedienen. Zum Beispiel Kartoffeln, Tomaten, Weizen und so weiter. Also, meine Lieben, wir sollten nicht vergessen, dass wir auf der Erde von Gottes Gnade leben. Wir sind auf dieser Erde nicht, weil wir es verdient haben, sondern von Jahwes Gnaden. Die Erde hätte uns schon längst gespuckt, als wir Sünder waren. Aber Yahweh hat Rahamin. Er hat Gnade auf uns. Versteht ihr? Also, meine Lieben, warum der Stolz? Wir sollen nicht stolz auf nichts sein. Wenn der Herr uns mit etwas Materielles segnet, gehört es ihm und nicht uns. Wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Satz notieren. Wir essen nur wegen Gottes Gnade, nicht weil wir es verdient haben. Ich wiederhole es. Wir essen nicht, weil wir es verdient haben, sondern wegen Gottes Gnade. Halleluja! Ich rede von Yar Shabbat, aber es betrieb auch das Wochen Shabbat. Logisch. Eine Frage. Warum bleibt ein Eigentum nicht bei der gleichen Familie? Diese Frage hat mir der Herr gegeben. Warum bleibt ein Eigentum bei der gleichen Familie nicht? Oder besser zu sagen, von Generation zu Generation? Ich werde euch ein Beispiel geben. Das Haus, das eure Urgroßmutter gehörte, ist nicht länger in eure Hände oder in der Familie. Das Haus gehört anderer Person. Man verehrt sein Eigentum. Man sagt, mein Land, mein Haus und so weiter. Alles gehört Yahweh. Man sagt auch, mein Büro. Aber auf dem Land, wo man das Büro hat und er seine schmutzige Geschäfte treibt, gehört Yahweh. Das kleine Stück Land und die ganze Erde gehört Yahweh. Also, zu der Frage, warum ein Eigentum nicht bei der gleichen Familie bleibt, finden wir die Erklärung in Levitikus, Kapitel 25, Vers 23. Darum sollt ihr das Land nicht verkaufen für immer. Denn das Land ist mein, und ihr seid Fremdlinge und Beisassen bei mir. Also, wenn ihr euer Haus verehrt, oder wenn es zwischen Geschwistern ums Haus Streit gibt, ihr verliert eure Zeit. Ihr habt den Elohim von Israel noch nicht verstanden. Also, das Haus gehört weder deinem Vater noch deiner Mutter oder dir. Manchmal streitet man sich wie die Hunde um ein Eigentum, das fast zu Bruch geht. Dem ewigen Herr ist es lächerlich, da das Land ihm gehört, sozusagen. Man kann nicht fragen, wo ist der Besitz der reichen Oma und so weiter. Ich selbst hatte einen reichen Urgroßvater, der sehr reich war. Er hatte einen großen Besitz. Warum habe ich den Besitz nicht geerbt? Die Antwort ist, weil ein Besitz nicht für die Ewigkeit ist. Es gehört Yahweh. Versteht ihr? Also, warum streitet ihr um einen Quadratmeter? Also, das Land und das Eigentum sind scheinbar dir. Die Realität ist, dass alles Yahweh gehört. Manchmal ist ein Prozess furchtbar. Manchmal tötet man, um zu einem Stück Land zu kommen. Ich stelle mir vor, dass der Herr sagen würde, das Land gehört mir. Gelobt sei Adonai. Preist ihn, da er lebt. Meine Lieben, schau mal, was wir für Elohim haben. Ihr sollt den Elohim von Israel verstehen. Toda Rabba, Abba Kadosh, Toda Rabba, Yahshua. Streit euch nicht. Lasset es. Lasset es. Das ist die Mühe nicht wert. Also, der Shabbat beschützt uns, die Bene Israel, vor dem Götzendienst. Und ihr werdet sagen, wie ist es so? Ich werde es euch erklären. Wenn wir zum Shabbat kommen, werden wir vor einer schrecklichen Sünde beschützt. Nach dem Brit Hadashah, nach dem neuen Pakt, werden wir vor Götzendienst beschützt. Erstens, wir werden vor uns selbst vor Götzendienst beschützt und nicht vor Flickenpuppen, vor uns selbst. Wenn wir zum Shabbat kommen, heißt es, dass wir uns Yahweh unterwerfen. Wir sagen, Vater, wir kommen deinen Tag, den Shabbat einzuhalten. Wir sind nicht mehr wichtig. Das heißt, man soll auf den Stolz verzichten. Ich lebe nicht, sondern Yahshua HaMashiach lebt in mir. Und wenn Yahshua HaMashiach in mir lebt, gehörche ich dem Herrn. Das sagte Shaul, Pablo. So wenn wir dem Herrn gehörchen, dann halten wir den Shabbat ein und nicht den Tag, den Roma befahl. Zweitens, wir werden von Götzendienst des Geldes beschützt. Vergesst nicht, dass Yahshuas Gebote beschützen uns. Sie sind nicht lästig. Der Shabbat schützt uns die ganze Zeit vor mehr Geld zu begehren. Wenn wir den Shabbat einhalten, werden wir nicht mehr habgierig, egoistisch oder selbstsüchtig. Das ist Götzendienst. Wir werden auch vor vielen anderen Sachen beschützt. Ich möchte euch etwas teilen. Es ist schon lange her, als meine Mutter ein Haus verkaufte. Und sie sagte mir, mein Sohn, Ich werde deinen Namen in die Verkaufsurkunde eintragen. Ich habe ihr gesagt, nein, tut es nicht. Der ewige Elohim hat mich schon viel gesegnet. Ich sage es nicht, damit ihr denkt, dass der Pastor anständig ist. Nein, ich habe es erwähnt, weil jede richtige Entscheidung für die Herrlichkeit Gottes gemacht wird. Ich wollte auch keinen Fluch über mich haben. Alles führt zu Problemen. Und ich wollte auch keine haben. Das Haus gehörte ihr, oder besser zu sagen, Elohim. Solche Fälle gibt es in vielen Familien. Man streitet sich um die Erbschaft und alle solche Sachen. Also, meine Lieben, die Entscheidung, die wir treffen, sollten wir sie nach der Tora treffen. Die Erde gehört Yahweh. Die Erde gehört Yahweh. Das Geld bringt Fluch über uns. Bitte, höret diesem Rat. Das Beste, das wir unsere Kinder geben können, ist die Tora, Yahshuas, statt Geld oder materielle Sachen. Habt ihr gehört? Amen. Mein Bruder, meine Schwester, ich möchte, dass ihr die Tiefe dieses Themas wahrnehmt. Wir gehen zum Exodo, Kapitel 23, Vers 10 bis 13. Gottes Wort sagt, 6 Jahre sollst du dein Land besehen und seine Früchte einsammeln. Aber im 7. Jahr sollst du es ruhen und liegen lassen, dass die Armen unter deinem Volk davon essen. Und was übrig bleibt, mag das Wild auf dem Felde fressen. Ebenso sollst du es halten mit deinem Weinberg und deinen Ölbäumen. 6 Tage sollst du deine Arbeit tun. Aber am 7. Tage sollst du feiern, auf das dein Rind und Esel ruhen und deiner Sklavin Sohn und der Fremdling sich erquicken. Alles, was ich euch gesagt habe, das haltet. Aber die Namen anderen Götter sollt ihr nicht anrufen. Und aus eurem Munde sollen sie nicht gehört werden. Bitte, pass auf, wenn man den Schabbat nicht einhält, werden die Namen anderen Götter genannt. Mein Geschäft, mein Geld, mein Konto, mein Auto, mein Eigentum und so weiter. Diese sind auch Götter. Habt ihr verstanden? Es soll nicht unbedingt die Namen von Götter sein. Es geht um uns selbst und unser Eigentum, das für nicht gut ist. Uns erwarten harte Zeiten. Wir gehen nach Israel. Halleluja! Ein Bruder erzählte mir von seinem Traum. Er träumte von einem Schiff, das bereit nach Israel auslief. Der Herr warnt uns durch viele Weise. Das Schiff hatte eine Freitreppe und viele Männer mit Talit gingen rein. Der Bruder fragte, wohin geht ihr? Sie drehten sich und antworteten, wir hörten schon den Pfeif und kehren nach Israel zurück. Und er hat sich selbst unbeschnitten gesehen. Nachdem er mir von seinem Traum erzählte, sagte er, Pastor, ich möchte in Abrahams Pakt eintreten. Merkt ihr, dass Yahweh uns warnt? Wir sollen die ganze Erbschaft nehmen. Halleluja, Halleluja. Vorher haben wir im Exodo gelesen, aber die Namen anderen Götter sollt ihr nicht anrufen. Haltet ihr den Schabbat ein. Also, alle Arbeitgeber, ohne Ausnahme, auch wenn sie sich Bene Israel nennen und zur Kehila kommen, sich im Schabbat erfreuen und tanzen, aber sie öffnen ihre Geschäfte im Schabbat, werden sie verflucht, da sie die Namen anderen Götter nennen. Was ich sage, ist furchtbar. Alles ist in der Bibel. Yahweh kommt zur Sache. Entweder dienen wir ihm, oder wir dienen ihm. In diesem Fall, Yahshua meint nicht die Namen von griechischen oder römischen Göttern. Nein, nein, es geht um uns selbst, unsere Geschäfte, unser Geld, Essgier, Neid, Habsucht und unser Reichtum anhäufen. Es sind Namen, viele Götter. Manchmal sagt man, nein, warum soll ich den Schabbat einhalten? Was fällt dem Herr ein, dass er von mir einen Tag verlangt? Er hat keinen Tag verdient und so weiter. Selbstverständlich hat er nicht nur einen Tag verdient, sondern jeden Tag. Er ist der Schöpfer. Er ist der heilige Vater von Israel. Halleluja! Man ist ständig am Meckern und man vergisst, dass wir nicht sind. Wir sind falsch. Wir besitzen nichts. Dein Land, dein Besitz gehören Yahweh. Das Land wird nicht auf Ewigkeit verkauft, da das Land Yahweh gehört. Also, jeder, der den Schabbat nicht einhält, auch wenn man weiß, dass man den Schabbat einhalten soll, fängt man nur an sich selbst an zu denken. Man denkt an den Reichtum, Essgier, Neid, Habsucht und will mehr und mehr haben. Man glaubt, dass Elohim nicht in der Lage ist, uns zu ernähren. Also, man glaubt, man soll arbeiten, um sich selbst ernähren zu können. Wenn man so denkt, ist man sehr verloren, mehr als der Teufel. So, wenn man den Schabbat nicht einhält, behauptet man, dass seine Erfindungsgabe und sein Mittel ihm zum Wohlstand bringen werden. Man vergisst, dass man von Jahwes Gnade lebt. Alles, was man anhäuft, wird zurückbleiben. Also, die ganze Erde gehört Jahwe. Man irrt sich. Man wird mit seinem ganzen Geld zur Hölle gehen. Vielleicht kann man dort sein Geld, sein Eigentum und seine Autos genießen. Was ich gesagt habe, ist wahr. Passt ihr gut auf. Je mehr man materielle Sachen hat, desto hochmütiger wird man. Man denkt, man ist der Herr. Leider ist man nur eine Sklave von was man besitzt. Habt ihr gehört? Man wird zu Sklave. Elohim erlaubt, der Person in ihre Sünde zu versenken. Der Schabbat einzuhalten befreit uns, nach Streben egoistisch zu sein und bewahrt uns von Sucht aller Art. Man sagt, ich bin kein Drogensüchtig, aber wie wäre mit Geldsüchtig? Beide Sachen sind gleich. Die Drogen und das Geld bringen eine Person ins Verderben. Ich weiß, von was ich rede. Der Alkohol führt man auch zum Verderben. Deswegen sagte Saul, Pablo, der vom Ruach HaKodesh, vom Heiligen Geist inspiriert wurde, das Übel von allem ist das Geld, die Liebe zum Geld und nicht das Geld selbst. Wenn wir das Geld für gute Zwecke benutzen, dann wird unsere Absicht immer gut. Man hilft den Bedürftigen und man kann auch das Wort Gottes verbreiten. Baruch Hashem, Yahweh. Dafür sollte das Geld sein. Also, wenn wir den Schabbat einhalten und wir frei vom Ehrgeiz und Sucht sind, dann können wir unsere Mitmenschen besser dienen. Wir denken nicht mehr an uns selbst oder an unser Eigentum oder an unser Konto. Wir haben keine anderen Götter. Wir haben einen Elohim, Yahweh, Yahshua. Wir haben einen Gott. Wozu braucht man andere Götter? Man braucht nur einen Gott. Der einzige und wahre Gott, der einzige, der uns erlösen kann, der einzige, der die Erde besitzt, der einzige, der uns ernährt, der einzige, der heilt, wenn wir krank werden. Lob den Herr, da er lebt. Meine Lieben, wir brauchen nur ihn. Yahweh, lobt ihn vom ganzen Herzen. Gelobt sei der Abba Kadosh. Aber das Volk soll verstehen, was ich meine. Gelobt sei Yahshua HaMashiach. Hör gut zu, wenn das Ego einer Person stirbt, dann kann sie ihre Mitmenschen besser dienen. Ich werde euch ein Beispiel geben. Es gibt viele soziale Clubs und soziale Einrichtungen. Alle machen nur ein Show in der Gesellschaft. damit man sieht, wie großzügig die Personen sind. Sie schenken Matratze, Betten und so weiter. Wie gesagt, alles ist nur ein Show. Sie wollen in die Zeitung erscheinen. Wir, die Bene Israel, die auf den Stolz, die Habgier und Egoismus verzichten, haben, erwähnen wir keinen Namen anderen Götter. Wir haben nur unsere Herr, Yahshua HaMashiach. Wir halten den Schabbat ein. Wir halten Jahwes Gebote ein. Nur dann können wir geistlich und in der Tat anderen helfen. Also, wenn eine Person nicht auf ihr Ego verzichten hat, ist sie nicht in der Lage, anderen zu helfen. Und wenn sie es macht, bleibt leider ihre Hilfe altruistisch. Das Wort Altruist bedeutet helfen, einen Eindruck hinterlassen und nicht, weil man anderen segnen möchte, sondern weil man sein Ego ins Spiel bringen will. Wir, die Bene Israel, haben keine anderen Götter. So wenn wir helfen, sind wir ein Segen für unsere Mitmenschen. Meine Seele lobt Yahshua HaMashiach. Meine Lieben, ich habe euch gesagt, wenn ihr zum Schabbat kommt, solltet ihr dem Herrn richtig loben. Und wenn nicht, es ist besser, dass ihr schweigt. Wir sollen Yahshua HaMashiach mit dem ganzen Herzen loben und preisen. Warum? Weil der ewige Elohim uns keinen Rest seiner Liebe gibt. Er hat sein ganzes Blut für uns gegeben. Meine Lieben, habt ihr gehört? Yahshua liebt uns ohne Einschränkung. Yahweh ernährt uns. Yahweh hat uns nicht unrecht behandelt. Yahweh behandelt uns sehr, sehr gut. Im Tehillim, Psalm 136 steht, wegen seines großen Erbarmen. Meine Lieben, wir haben das nicht verdient. Wir gehen zu Matthäus Kapitel 25, Vers 40. Gottes Wort sagt, der König wird zu ihnen sagen, ja, ich sage euch, dass, wann immer ihr diese Dinge für einen der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr sie mir getan. Yahshua redet von dem Urteil der Nationen, der geschehen wird, wenn Yahshua HaMashiach in Armageddon kommt. Nach dieser Schlacht wird Yahshua die Nationen versammeln. Er redet nicht vor irgendwelchen armen Schlucker. Verzeiht mir wegen des Ausdrucks. Aber Yahshua redet nicht von irgendwelcher Person. Dieser Text wird von der traditionellen Religion und der christlichen Gemeinde falsch interpretiert. Sie sagen, wir sind alle Geschwister. Nein, nein, wir sind nicht alle Geschwister. Die Geschwister sind die, die den Willen des Vaters machen. Das sagt Yahshua, und ich glaube ihm. Halleluja! Wenn jemand den Schabbat einhalten kann, und er tut es nicht, er ist nicht mein Bruder. Er macht nicht den Willen des Vaters. Matthäus Kapitel 25, Vers 40 sagt, der König wird zu ihnen sagen, ja, ich sage euch, dass wann immer ihr diese Dinge für einen der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr sie mir getan. Yahshua bezieht sich auf das komplett jüdische Volk, Judas Haus und Israels Haus. Habt ihr sie mir getan? Halleluja! Ich wiederhole, Geschwister sind die, die den Wille des Vaters machen. Bruder, Schwester, hör gut zu. Vor 8 Tagen, nachdem wir den Schabbat abgegeben haben, ich habe gelehrt, dass es schön ist, ein Sefer Torah zu schreiben. Aber es ist schöner, die Torah in das Herz eines Mannes oder einer Frau zu schreiben, damit er oder sie den Schabbat einhält. Also, der Auftrag, den Yahshua HaMashiach, dieser Kehila, gegeben hat, war die Torah in Tehuacán, die Gegend, um weit ab von Tehuacán zu befördern. Die Tatsache, dass andere Personen aus anderen Ländern uns anrufen, ist für die Herrlichkeit Yahshua HaMashiach. Sie fragen uns, wie der Schabbat eingehalten wird. Halleluja. Oder sie fragen nach der Ordnung des Schabbats. Es ist schön, wenn man fragt und wir helfen können. Das ist der Auftrag und das Segen kommt, wenn man die Tora einhält. Man kann anderen nicht zeigen, den Schabbat einzuhalten, wenn man selbst nicht den Schabbat einhält. Wie denn? Nein, das ist nicht möglich. Man kann keine Liebe für die Tora beibringen, wenn man selbst den Schabbat nicht einhält. Was würde die Person lehren? Eine schlechte Lehre, schlechter als mittelmäßig. Die Person, die man lehrt, wird fragen, warum man selbst nicht den Schabbat einhält. Der Teufel ist furchtbar. Er kann dir sagen, dass du die Namen anderer Götter erwähnst. Dein Geschäft, dein Ego und so weiter. Der Teufel kann dich ins Gesicht anschreien, dass du die Tora nicht richtig gelesen und verstanden hast. Dass dein Eigentum Elohim, Yahweh, gehört. Der Teufel kennt den richtigen Namen Gottes. Also, meine Lieben, der Schabbat ist größer und wichtiger, als wir ihn vorgestellt haben. Deswegen, wenn wir tanzen, sollten wir es mit der ganzen Seele, mit der ganzen Kraft und mit dem ganzen Denken machen. Wenn wir nach vorne gehen, um das Brot und den Wein zu holen, werden wir es nicht mit einem verbitterten Gesicht machen. Nein, man tanzt und lächelt mit Freude. Halleluja, Halleluja, das Wunder des Schabbats. Yahshua, der Ewige, Yahshua sagte seinem Volk, dass was das Land während seines Schabbatsjahres trägt, sollt ihr davon essen. Was für ein großartiges Wunder. Das Gleiche geschieht in der heutigen Zeit für die, die in Yahshua glauben. Yahshua belebt unsere Glaube. Trotz der Krise und trotz allem sind die Bene Israel gesegnet. Man merkt es. Falls ihr nicht gesegnet seid, bedeutet es, dass euch die Lehre fehlt. Bitte, ihr habt schon die Lehre fast 4 Jahre gehabt. Was es euch fehlt, ist zu sagen, Vater, vergebe mir, ich war egoistisch, ich habe nur an mir selbst gedacht. Vergebe mir, da ich die Namen anderer Götter erwähnt habe. Vergebe mir, dass mein Ego, mein Geld und mein Eigentum wichtiger als du waren. Von nun an werde ich deinen Schabbat richtig einhalten. Wenn ihr es macht, dann werdet ihr die Herrlichkeit Elohims sehen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Bitte, steht auf, meine Lieben. Das ist das Wunder des Schabbats, hier zu sein. Also, wir erinnern uns daran, dass Yahweh, der Schöpfer und Herr des Universums ist. Und wenn ich glaube, dass Yahweh der Schöpfer ist, dann regiere ich mein Leben nicht selbst, sondern Yahshua regiert über mich. Alles, was ich habe, gehört ihm. Und im Schabbat erwähne ich keine anderen Götter. In Jesaja Kapitel 58, Vers 13 und 14 steht, dass du nicht deine Gänge machst. Das heißt, wenn wir von unseren eigenen Sachen reden würden, verwandeln sie sich in Götter. Das sollte nicht sein. Yahshua möchte es nicht. Yahshua beschützt uns vor Götzendienst. Wie in der Bibel steht, ihr werdet euch an vielen Sachen erinnern. Der Ruach HaKodesh wird uns daran erinnern, damit wir vor allen Art Götzendienst beschützt werden. So ist es. Lobet den Herr, da er lebt. Halleluja!